Jetzt aber erstmal luftigere Klänge. Es geht um den deutsch-italienischen Singer-Songwriter Matteo Caprioli. Die Leichtigkeit seiner Songs, die ist fast nicht zu glauben, wie aus dem Ärmel geschüttelt klingt seine Musik. Aber man merkt beim Hören auch, es gehört einiges dazu, so lässig zu klingen. Gleich hören wir ihn im Interview, das wir vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben. Hier ist zunächst ein Stück von seiner neuen CD, die heute erscheint. Zu Hause heißt das Album, hier ist der Song Bus. Sag ein Bescheid und pack alles ein. Setz die Gläser schon mal auf, die Sonne wird wieder für uns scheinen. Einfach geradeaus, das Grau wird wieder blau. Und unser Kühler jagt diese weißen Streifen und frisst sie einfach auf. Alle rein in den Bus. Ein Hut, ein Bart, verschmitztes Aussehen und ganz entspannte, lockere Soul-Pop-Musik. Das ist der deutsche Musiker Matteo Caprioli. Mein Redakteur dieser Sendung war vor kurzem bei einem Matteo Caprioli-Konzert, war schwer begeistert und sagte hinterher, wenn jemand mit der Ausstrahlung und dem musikalischen Talent und so einem Aussehen von Matteo Caprioli nicht Popstar wird, wer dann? Den Mann dürfen wir uns nicht entgehen lassen, deswegen ist er jetzt mit seinem neuen Album zu Hause und an der Gitarre hier zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen. Hi. Ja, mit deinen jungen Jahren, 28 an der Zahl, hast du schon eine ziemlich große musikalische Reise hinter dir begonnen. Hat's im Hip-Hop, es gab ein paar Abstecher ins Reggae- und Elektrofach und jetzt sieht man dich ganz ohne elektronische Mittel fast auf der Bühne stehen mit Gitarre und ein bisschen Bass und Schlagzeug. Fast akustisch schließt sich hier so ein bisschen der Kreis zu der Musik der Väter, Großväter, vielleicht auch mit den Sachen, denen du groß geworden bist. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich habe sowieso generell so Lust gehabt, vieles auszuprobieren. Und als es dann aber ins Album wirklich tatsächlich ging, wollte ich einfach was Echtes machen. Und also auch wenn man sich mal bei mir im Studio umschauen würde, es ist einfach ein riesengroßer Raum, voll bepackt mit echten Instrumenten und die wollte ich auch alle nutzen. Und so klingt das Album letztendlich auch. Ganz am Ende kamen so noch so ein paar elektronische Elemente dazu, die wiederum aber auch so gut wie möglich versucht worden sind, echt einzuspielen. Aber ja, es ist einfach handgemacht, es ist echt und man kann es berühren, ja. Es gibt eine schöne Bezeichnung für deine Musik, die, glaube ich, von dir kommt. Freak, Folk, Soul. Ja. Wenn man dich so live erlebt, dann strahlen eure Auftritte die Freiheitsliebe, Spontanität aus. Bist du jetzt musikalisch auch da angekommen, wo du immer schon hin wolltest, nach dieser langen Reise auch? Puh, ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das gar nicht so nach Ankommen. Also ich fühle mich gar nicht angekommen, nee. Auch wenn ich jetzt weiter denke, ich habe schon so viele neue Songs geschrieben, ich denke schon ans nächste Album und ich denke schon an nächste Projekte und während ich das Album geschrieben habe, habe ich auch mit anderen Künstlern zusammengearbeitet und dieses große Ganze, das entwickelt sich stetig und ja, läuft dann irgendwie mal links, mal rechts so und deswegen komme ich da generell nirgendwo an, aber mit dem Album bin ich zufrieden, dass es jetzt mit den 11 Songs das geworden ist, was es ist und damit bin ich sehr zufrieden, ja. Also da fühle ich mich so ein bisschen angekommen, ja. Wann hat das denn begonnen, Form anzunehmen, dieses Album und also der Künstler Matteo Caprioli, den wir jetzt sehen und erleben? Wann hat das begonnen, so langsam sich zu formieren? Also früh hat es natürlich begonnen durch meinen Vater. Mein Vater hat mir mein erstes Schlagzeug geschenkt, da war ich 2. Seit ich auf die Welt gekommen bin, heiße ich so, ne? Also es ist mein echter Name. Und dieses musikalische Dasein habe ich, glaube ich, dann so wirklich mit 17, 18 direkt nach der Schule direkt begonnen, ne? Und habe dann mein Singer-Songwriter-Dasein ja intensiv in Angriff genommen, als ich vor 4 Jahren nach Hamburg gezogen bin. Und mit dem Umzug hat dann auch dieses Schreiben für das Album zu Hause begonnen. Und ich glaube, die Thematik kam sehr groß auf bei mir, weil ich wirklich diesen Umzug einfach alles platt gemacht habe in Stuttgart, mit nichts nach Hamburg gezogen bin und dann wirklich dieses, was ist denn zu Hause eigentlich, dieses Empfinden auch direkt dann hatte. Und dadurch kamen die ersten Songs. Was ist denn zu Hause jetzt für dich? Aktuell? Mhm. Also gut, ich wohne auf St. Pauli. Das ist meine Wohnung. Ich habe ein Studio, das ich mir teile mit unterschiedlichen Musikern, unter anderem mit Sammy Deluxe, nicht weit von Hamburg im Süden. Und zu Hause ist für mich aber gerade nirgendwo. Also es ist aber wirklich auch schön. Ich habe das durch diese ganzen Reisen, die ich auch habe, entweder auf Promo oder auf Tour oder wenn ich privat reise, habe ich das einfach entdeckt, dass ich nehme mir so die Zeit für mich, immer irgendwas zu suchen, was zu finden, was mich dann so mich wohlfühlen lässt. Ja, also ich suche gar nicht nach diesen Kriterien, oh, was gibt's hier, was mich nicht anspricht, sondern ich suche einfach schnell nach dem, was mich anspricht und dann bin ich auch sehr schnell entspannt damit. Das heißt, zu Hause ist dann doch eher ein Gefühl und kein Ort. Also letztendlich ist zu Hause ich. Ja, ich und die Menschen, die mir wichtig sind. Was mir beim Hören aufgefallen ist, die Musik klingt unglaublich leicht. Und ich will das jetzt nicht irgendwie abwerten. Das ist nicht abwertend gemeint. Mhm. Das ist nämlich sehr schwer, diese Leichtigkeit zu erreichen, finde ich. Bei vielen deutschen Songwritern geht es natürlich auch immer viel um schwere Texte und ganz viel Leid in Anführungsstrichen. Das ist bei dir offenbar gar nicht so. Fällt diese Leichtigkeit einem leicht oder schwer, das zu erreichen, weil das ist natürlich auch ein Prozess, dann dahin zu kommen. Dieses, was mir, wenn man es hört, denkt, ach, das ist ganz locker, fluffig. Nee, das ist vermutlich auch ein langer Weg dahin, nur ein schwerer Weg dahin, oder? Ich glaube, das fängt natürlich bei mir selbst an. Ich bin einfach ein sehr, ja, ich nehme das alles sehr gelassen und ich nehme mich selbst nicht so ganz ernst, auch mein Leben nicht so ganz ernst. Also ich bin natürlich jetzt kein Quatschkopf und Witzbold, so kann ich auch sein, aber ich glaube, da fängt es an, dass ich eher sehr entspannt mit der ganzen Sache umgehe und so habe ich eben auch geschrieben, so schreibe ich meine Songs, so habe ich das Album gemacht und ich wollte, es gibt das na jetzt, es gibt sehr viele deutsche Künstler, deutsche Sänger auch, die dieses ganze große, schwere pathosartige Musikdasein haben und das wollte ich auch nicht. Also mir war auch wichtig, dass da auch mal jemand anders da ist, der einfach, worum geht's? Es geht um Tanzen, es geht um sich gut fühlen und fertig. So. Und danach einfach kurz ausschalten, abschalten. Ja, und nicht so zu viel Emotionen und zu viel Mitdenken und ja. Der Redakteur, den ich vorhin angesprochen habe, der hatte vorhin noch eine ganz schöne Beschreibung dazu. Nach dem Konzert von Matteo Caprioli sagt er, ja, das ist Deutschunterhaltung ohne schlechtes Gewissen. Geht dir das bei den Konzerten auch so, dass es eher im Positiven Unterhaltung ist, als eher, ich möchte jetzt von Weltschmerz und Liebesschmerz den Leuten erzählen? Absolut. Also bei mir kann es auch mal kurz in den Keller gehen. Ich habe auch einen Song auf dem Album, der ist genau in der Mitte. Der heißt Das Leid 101. Das erzählt so die Geschichte des Leidens, ne? Also wirklich die Thematik Leiden an sich. Wobei es aber auch am Ende, ich spoile jetzt natürlich, aber es hat am Ende doch ein Happy End. Mhm. So, ich versuche schon immer irgendwie alles sehr positiv zu gestalten. Und das will ich auch auf meinem Konzert. Ich will, dass die Menschen kommen, dass sie zuhören, dass sie lachen, dass sie mitsingen, dass sie tanzen und ja, sich gut entertainen lassen und nicht irgendwie zu viel Tränen vergießen müssen. Also nicht bei mir. Einmal vielleicht ganz kurz, damit sie wissen, was es bedeutet. Hab mich an Kummer verfressen und meinen Durst gestillt, in Rauchschwaden gefesselt und meine Lunge gequält. Hab schon seit 100 Tagen meine Tür nicht berührt. Hab die Fenster vernagelt, damit der Himmel nichts hört. Rote Augen vom Heulen und rote Lippen vom Wein. Gebrochenes Herz vom Glauben, ein tapferer Kämpfer ist gefallen. Im Karussell sitzt der Wahnsinn, hab ich alles verloren. Getroffen liege ich am Boden, schon seit 100 Tagen. Matteo Caprioli live in der Tonart mit dem Song Leid 101, das andächtigste von 11 neuen Liedern von seinem Album Zuhause, das heute erscheint. Matteo Caprioli gehört zur Generation Facebook. Seine Texte erzählen von persönlichen Beziehungen und Alltagserlebnissen. Auf Albumlänge wirken die Texte allerdings auch auffallend unpolitisch. Und bei dem Interview mit ihm, das wir vor ein paar Wochen hier aufgezeichnet haben im Studio, da habe ich ihn danach auch gefragt, wieso hält er so deutlichen Abstand zu politischen Themen und was inspiriert ihn, neue Songs zu schreiben? Politiker könnte ich auf jeden Fall nie werden. Ich habe damit irgendwann abgeschlossen. Ich habe irgendwann einfach meinen Fernseher aus dem Fenster geworfen und habe meine Zeitungen, die ich wirklich auch hatte, die ich abonniert hatte, die hatte ich abbestellt, weil ich das alles nicht mehr unter einen Hut bekommen habe. Mich hat das nicht weitergebracht. Ich habe gemerkt, da passiert zu viel und irgendwie, ich werde nicht schlauer daraus. So. Und deswegen, ja, die Songs, die ich schreibe, die sind wirklich aus meinem eigenen Leben, aber das inspiriert mich schon immer wieder. Also ich habe dazu Kontakt und ich bin interessiert, aber ich gehe damit jetzt nicht so raus. Also es ist wirklich so, da werde ich meistens so wütend. Das ist dann mein Problem und ich will das nicht so richtig irgendwie an mich ranlassen. Vielleicht ist das dann naiv oder, wie sagt man, ignorant auf eine gewisse Art und Weise, aber dann bin ich das eben ein Stück weit. Es ist nicht so, dass ich mich damit nicht befasse. Ich lasse es nur nicht zu sehr in meine Welt rein und dann muss ich auch die Leute nicht damit vollpumpen. Und dieser luftige Folkpop, den kann man auch als Selbsttherapie ein bisschen dann begreifen bei dir. Ja, genau. Vielleicht ist es sowas wirklich, ja. Weil, ne, also wie ich es auch vorhin schon meinte, ich glaube einfach, wenn man meine Musik hört oder wenn man auf mein Konzert kommt, dann geht es einfach darum, abzuschalten. Und dann erzähle ich nicht die Geschichten, die irgendwie mich belasten. Vielen Dank. Zu Hause, da heißt das neue Album von Matteo Caprioli. Und als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, hatte er, wie gesagt, seine Gitarre dabei. Und diesen einen Song hat er auch noch für uns live eingespielt. Matteo Caprioli, Frag mich. Frag mich nicht, wohin wir gehen. Nein, frag mich nicht. Und ich frag mich dann, ist es nur für eine Nacht? Oder bleib ich dann vielleicht für immer? Verliebe ich mich in dich, so wie ich's noch niemals tat, oder werden wir uns dann wiedersehen? Ich frag mich, wie's dann ist, ob ich dich dann wohl küss. Frag mich, wie's dann wirklich wär, kommen wir uns dann endlich näher? Und ich frag mich, wie du riechst und was du in meinen Augen siehst. Lass uns in die Arme nehmen, frag mich nicht, wohin wir gehen. Nein, frag mich nicht, wohin wir.